Sag, ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir und auch nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird, und ich bin nur ein deutlicher Warner.